kühler Abendwind fängt sich in deinen Haaren. Und du sagst, halt mich ganz fest in deinen Armen. Und im Spiegel deiner sehnsuchtsvollen Augen seh ich die rote Sonne untergehen. Deine Stimme flüstert zärtlich meinen Namen. Die Berührung deiner Hand setzt mich in Flammen. Und die Tür zu deinem Zimmer lässt du offen. Wie lange kann ich dir noch widerstehen? Manchmal möchte ich schon mit dir diesen unerlaubten Weg zu Ende gehen. Manchmal möchte ich so gern mit dir Hand in Hand ganz nah an einem Abgrund stehen. Wenn ich dich so sehe, vor mir sehe. Manchmal möchte ich schon mit dir eine Nacht das Wort Begehren buchstabieren. Manchmal möchte ich so gern mit dir, doch ich weiß, wir würden viel zu viel riskieren. Du verlierst den Mann, ich verliere den Freund. Trotzdem fühle ich mich hin und her gerissen. Und die Sehnsucht macht sich breit auf meinem Kissen. Du versprichst mir die Erfüllung meiner Träume. Da Nein zu sagen fällt unendlich schwer. Manchmal möchte ich schon mit dir diesen unerlaubten Weg zu Ende gehen. Manchmal möchte ich so gern mit dir Hand in Hand ganz nah an einem Abgrund stehen. Wenn ich dich so sehe, vor mir sehe. Manchmal möchte ich schon mit dir eine Nacht das Wort Begehren buchstabieren. Manchmal möchte ich so gern mit dir, doch ich weiß, wir würden viel zu viel riskieren. Du verlierst den Mann, ich verliere den Freund. Doch manchmal möchte ich schon mit dir.